Dank der volksverbundenen Maßnahmen und Fürsorgen der Partei der Arbeit Koreas und des Staates nimmt in der TVJK die Zahl der 100-Jährigen zu. Frau Kwak-byung-ok in der Straßengemeinschaft Sokbong, Stadtbezirk Sosong, Stadt Pyongyang, beging ihren 100. Geburtstag. Genosse Kim Jong-un schenkte ihr eine Geburtstagstafel.